drängt dich hart der Sünde Joch. Sage alles Jesus, und der Feind dich ängstigt noch. Sage alles Jesus, blick ihn doch im Glauben an, er allein dir helfen kann. Nimm doch seine Worte an, sage alles Jesus. Weißt du weder aus noch ein, sage alles Jesus. Er allein dir helfen kann, sage alles Jesus. Blick ihn doch im Glauben an, er allein dir helfen kann. Nimm doch seine Worte an, sage alles Jesus. Drückt dich Kummer oder Leid, sage alles Jesus. Helfen dir ist er bereit, sage alles Jesus. Eil zu ihm, der dich so liebt, der dir alle Schuld vergibt. Tröstet dich, wenn du betrübt, sage alles Jesus.